dich nicht verarscht. Ja, noch hast du deinen Spaß. Doch eines Tages, mein Freund, bemerken sie auch dich. Und die schönen Zeiten sind zu Ende. Und du stehst vor Gericht hinter Gittern. Denn da wollen sie dich sehen, hinter Gittern. Und sie werden nie verstehen, hinter Gittern. Ja, das ist ihr System, hinter Gittern. Doch der Hass wird nicht vergehen, wird niemals vergehen. Ist alles vermasselt und Typen wie du müssen einfach alle weg. Nein, für Leute wie dich, da gibt's keine zweite Chance und der Bau wird dich schon brechen.